Der Name Jesus ist so süß, dran kann das Herz sich weiden. Er beut sein ganzes Paradies der höchsten Seligkeiten. O Herr, mach allen Menschen kund den süßen Jesus-Namen, dass bald der ganzen Erde rund dich herrlich preise. Amen. Seht, wie in diesem Namen doch Millionen froh sich neigen und glaubt, dass alle anderen noch sich vor ihm müssen beugen. O Herr, mach allen Menschen kund den süßen Jesus-Namen, dass bald der ganzen Erde rund dich herrlich preise. Amen. Denn hört's, kein anderer Name ist zum Heil uns hier gegeben als dieser eine Jesus Christ. Er beut uns Heil uns Leben. O Herr, mach allen Menschen kund den süßen Jesus-Namen, dass bald der ganzen Erde rund dich herrlich preise. Amen.